Hier ist der Norddeutsche Rundfunk. Sie hören die Sendung Die gute gelbe Straßenbahn. Vor 40 Jahren starb Wolfgang Borchert, ein Schriftsteller, der wie kaum ein anderer die Verletztheit einer ganzen missbrauchten Generation ausgedrückt hat. Anlässlich des 40. Jahrestages der deutschen Kapitulation am 8. Mai 1945 wurde in einer Reihe von Reden die Frage nach der Bedeutung dieses Datums für uns neu gestellt. Lou Brouwers und Barbara Entrup versuchen in der nun folgenden Sendung Wolfgang Borcherts Leben mit Äußerungen aus unseren Tagen in Beziehung zu setzen. Wenn der Schriftsteller aber merkt, dass sein Haus in Gefahr ist, dann muss er posaunen, bis ihm die Lungen platzen. Die gute gelbe Straßenbahn. Zur Erinnerung an Wolfgang Borchert. Der 8. Mai ist für uns vor allem ein Tag der Erinnerung an das, was Menschen erleiden mussten. Richard von Weizsäcker. Er ist zugleich ein Tag des Nachdenkens über den Gang unserer Geschichte. Je ehrlicher wir ihn begehen, desto freier sind wir, uns seinen Folgen verantwortlich zu stellen. Zwar hatten die Deutschen alles getan und keine schier übermenschliche Anstrengung gescheut, anderen Völkern ihre Freiheit zu nehmen, doch zur Rückgewinnung der eigenen trugen sie wenig bei. Günter Grass. Deshalb hieß der 8. Mai 1945 für Franzosen und Russen, Holländer und Polen, Tschechen und Norweger, für überlebende KZ-Häftlinge, Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter und Immigranten, die unter deutscher Besetzung und von Deutschen begangenen Verbrechen zu leiden gehabt hatten, endlicher Sieg über den Faschismus und Befreiung von den Deutschen, denen dieser Tag zuallererst die militärische und ideologische Niederlage datierte. Moralisch, im politischen und religiösen Sinn hatten sie schon am 30. Januar 1933 bedingungslos kapituliert. Erinnerung, das heißt also zum Ersten daran zu denken, dass die Katastrophe, in Anführungsstrichen, von 1945 Resultat eines selbstmörderischen Akts war und nicht Konsequenz eines schicksalhaft über uns hereinbrechenden Wirkens von außen. Walter Jens. Wir haben die Juden verjagt und ermordet. Wir dem Traum von der Kulturnation ein Ende gemacht. Wir haben Buchenwald am Rand von Weimar aufgebaut. Allzu verführerisch war und ist es, sich auch zu den Befreiten zu zählen, wobei das peinigende Wissen verdrängt wird, dass die Masse des deutschen Volkes, nachdem der Widerstand aus dem Land getrieben oder inländisch eliminiert worden war, alles getan hatte, um diese Befreiung zu verhindern. Befreiung, die freilich uns selbst nicht gelang. Der Traum deutscher Emigranten von der Selbstreinigung des Volkes in unserem Lande blieb ein Gedankenspiel. Deshalb wurden die Deutschen am 8. Mai nicht befreit, sondern besiegt. Deshalb verloren sie Provinzen. Ich verlor meine Heimatstadt. Weit folgenreicher bis heute, die Deutschen verloren ihre Identität. Sie können sich nicht mehr begreifen seitdem. Es fehlt ihnen etwas, das sich bei allem Fleiß nicht wettmachen ließ. Dieses Loch in ihrem Bewusstsein. Deshalb behaupten sie, was gewesen sein soll. Es war einmal ein Land, das hieß Deutsch. Am 8. Mai 1945 geht ein Soldat heimwärts. Er durchquert Deutschland, erschöpft und todkrank. Krank vom Schnee und vom Krieg, von der Kälte, von der Unterernährung. Er geht zu Fuß 600 Kilometer von Süden nach Norden. Der Krieg ist vorbei. Der Krieg ist jetzt in seinem Kopf. Ein Mann kehrt heim nach Deutschland. Er fiebert. Sein Ziel ist Hamburg. Sein Name Wolfgang Borchert. Hier kommt ein Mann nach Deutschland. Er war lange weg, der Mann. Sehr lange. Vielleicht zu lange. Und er kommt ganz anders wieder, als er wegging. Äußerlich scheint er ein naher Verwandter jener Gebilde zu sein, die auf den Feldern stehen, um die Vögel und abends manchmal auch die Menschen zu erschrecken. Innerlich auch. Sie sahen ihn schon von Weitem auf sich zukommen, denn er fiel auf. Er hatte ein ganz altes Gesicht, Aber wie er ging, daran sah man, dass er erst 20 war. Ein Mann kommt nach Deutschland. Ich bin 24 Jahre alt. Ich bin 24 Jahre alt. Und habe Hunger. Ich muss zur Straßenbahn. Die gute gelbe Straßenbahn. Wie weit ist es noch bis zur Elbe? Immer weiter, weiter, weiter. Mein Vater hat mich verraten. Und meine Mutter hat mich ausgestoßen aus sich. Sie hat mich allein geschrien. So furchtbar allein. So allein. Allein. Und jetzt gehe ich die lange Straße lang. 57 haben sie bei Voronisch begraben. Ich bin über. Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Mein Reich ist von dieser Welt. 57 kommen jede Nacht an mein Bett und fragen, wo ist deine Kompanie? Bei Voronisch, sage ich dann. Bei Voronisch begraben. 57 fragen Mann für Mann. Warum? Und 57 Mal bleibe ich stumm. Stumm. Wolfgang Borchert wird am 20. Mai 1921 in Hamburg geboren. Die Mutter, Hertha Borchert, ist eine damals bekannte Heimatschriftstellerin. Der Vater, Lehrer an einer Volksschule in Hamburg-Eppendorf, ist ihr erster Lektor und er wird später die literarischen Versuche des Sohnes begutachten. Der ist ein fröhliches Kind. Mit seinem Hang zu Übermut und Kaspereien zeigt er sich früh als Komödiant. Er ist heiter und kreativ, unkonventionell und liebenswürdig. Seine Lust am Lachen und seine Fähigkeit zur Freude werden später gerühmt. Aber er ist auch einer, der sich nicht anpassen will, der die Freiheit braucht und sich früh zum Künstler stilisiert. Ich bin ein Reiter, stürmend durch die Zeit. Durch die Wolken führt mein Ritt. Mein Pferd greift aus. Voran, voran, durch die Zeit. Ich bin ein Reiter. Ein Tag im Jahr 1936 wird für ihn bedeutsam. Die Mutter nimmt ihn mit ins Theater. Er sieht Gustav Gründgens als Hamlet und will von nun an Schauspieler werden. 1938 verlässt er die Schule nach Abschluss der Obersekunda, wird Lehrling in der Buchhandlung Heinrich Beusen, träumt vom Theater und schreibt. Hunderte von Gedichten entstehen im Stile Rilkes, Hölderlins, Gottfried Benz und Georg Trakls. Als er zusammen mit einem Freund im Keller der Buchhandlung zwei von der Gestapo versiegelte Kisten öffnet, finden sie verbotene Lektüre. Sie stehlen, was sie interessiert. Tucholsky, Toller, Polgar, Feuchtwanger, Arnold Zweig. Borchert, hungrig, liest nächtelang. In dieser Zeit nimmt er bei Helmut Melin privaten Schauspielunterricht. In diese Zeit fällt auch sein erster intimer Kontakt mit der Gestapo. Wegen unerwünschter Gedichte wird er im April 1940 für eine Nacht abgeholt. Auch die Mutter hatte schon 1935 mit dem nationalsozialistischen Denunziations- und Spitzelstaat Bekanntschaft gemacht. Und es war nicht bei einer Anzeige geblieben. Im Dezember 1940 verlässt Borcher die Buchhandlung. Er besteht vor der Reichstheaterkammer die Prüfung als Schauspieler. Der Traum wird Wirklichkeit. Eine Schauspieltruppe engagiert ihn. Es wird die schönste Zeit seines Lebens. Herumwandern, proben, spielen, diskutieren über Kunst und Theater. Aber der Traum dauert nur 3 Monate. Von März bis Juni 1941. Dann holt ihn der Krieg. Die Wehrmacht braucht jeden Mann. Die Eroberung Russlands steht bevor. Borchert muss mit nach Osten an die Front. Vitebsk, Kalinin im Winter. Schnee, Kälte, Elend, Angst und Einsamkeit. In seinen Briefen nach Hause äußert er sich offen über den sinnlosen Krieg. Die Gestapo behält ihn im Auge und öffnet die Briefe. Brief aus Russland. Man wird tierisch. Das macht die eisenhaltige Luft. Aber das faltige Herz fühlt manchmal noch lyrisch. Ein Stahlhelm im Morgenschimmer. Ein Buchfink singt und der Helm rostet. Was wohl zu Hause ein Zimmer mit Bett und warmem Wasser kostet? Wenn man nicht so müde wäre. Aber die Beine sind schwer. Hast du noch ein Stück Brot? Morgen nehmen wir den Wald. Aber das Leben ist hier so tot. Selbst die Sterne sind fremd und kalt. Und die Häuser sind so zufällig gebaut. Nur manchmal siehst du ein Kind, das hat wunderbare Haut. Ein halbes Jahr später eine Handverletzung. Sein linker Mittelfinger wird amputiert. Noch im Krankenhaus wird er verhaftet. Die Anklage wirft ihm vor, sich die Verletzung selbst beigebracht zu haben, was nie geklärt wird. 3 Monate sitzt er in einer Zelle im Nürnberger Militärgefängnis. Es droht die Todesstrafe. Fieberanfälle, eine Leberkrankheit bricht aus und wird nie mehr geheilt. Dann endlich der Prozess. Nicht die Todesstrafe, aber 6 weitere Wochen verschärfte Haft mit anschließender Frontbewährung. Also wieder Krieg, wieder Ostfront. Eines Tages, Ende 1943, lässt Borchert sich in der Soldatenstube verführen, Propagandaminister Goebbels zu parodieren. Das deutsche Volk kann ruhig sein. Lügen haben kurze Beine. Aber es ist meinem Orthopäden gelungen, mein rechtes Bein auf die normale Länge zu bringen. Volksgenossen und Volksgenossinnen, unsere Führung hat euch luftige und helle Wohnungen versprochen. Wir haben unser Versprechen gehalten. Die Wohnungen habt ihr jetzt. Der deutsche Soldat wird kämpfen bis zur letzten Patrone. Dann wird er das große Laufen kriegen. Ihr werdet erlauben, dass ich schon jetzt vorauslaufe, da ich im Gehen behindert bin. Einer seiner Kameraden zeigt ihn an. Er wird am Tag vor seiner Entlassung wegen Dienstuntauglichkeit in das Wehrmachtsuntersuchungsgefängnis Berlin-Moabit gebracht. Das Urteil lautet 9 Monate Gefängnis wegen Zersetzung der Wehrkraft. 9 Monate Einzelhaft für den kranken Wolfgang Borchert. Die Tür ging hinter mir zu. Eine unwahrscheinlich dicke Tür. Eine hässliche Tür. Mit der Nummer 432. Nun hat man mich mit dem Wesen allein gelassen. Nein, nicht nur allein gelassen, zusammen eingesperrt hat man mich mit diesem Wesen, vor dem ich am meisten Angst habe. Mit mir selbst. Hier in der Zelle 432, nackt, hilflos, konzentriert auf nichts als auf sich selbst. Ohne Attribut und Ablenkung und ohne die Möglichkeit einer Tat. Und das ist das Entwürdigendste. Ganz ohne die Möglichkeit, zu einer Tat zu sein. Keine Flasche zum Trinken oder zum Zerschmettern zu haben. Kein Handtuch zum Aufhängen. Kein Messer zum Ausbrechen oder zum Adern durchschneiden. Keine Feder zum Schreiben. Nichts zu haben. Als sich selbst. Das ist verdammt wenig in einem leeren Raum mit 4 nackten Wänden. Das ist weniger, als die Spinne hat, die sich ein Gerüst aus dem Hintern drängt und ihr Leben daran riskieren kann, zwischen Absturz und Auffangen wagen kann. Welcher Faden fängt uns auf, wenn wir abstürzen? Im September 1944 wird Wolfgang Borchert zur Feindbewährung aus dem Gefängnis entlassen. Im Frühjahr 1945 gerät er in französische Gefangenschaft und flieht. Im Mai ist der Krieg zu Ende. Borchert auf dem Weg nach Hause, nach Hamburg. Von nun an marschiert er allein, aber der Krieg sitzt in seinen Eingeweiden, sitzt ihm im Kopf. Links, 2, 3, 4. 57 sind bei Voronezh begraben. Aber immer spielt einer Klavier. Als mein Vater meine Mutter sah, spielte einer Klavier. Als ich Geburtstag hatte, spielte einer Klavier. Bei der Heldengedenkfeier in der Schule spielte einer Klavier. Als wir dann selbst Helden werden durften, als es den Krieg gab, spielte einer Klavier. Im Lazarett spielte dann einer Klavier. Immer spielt einer. Immer spielt einer Klavier. Die ganze lange Straße lang. Hey du, Mädchen, lass mich durch. Lieber Gott, gib mir Suppe. Lieber Gott, gib mir Suppe. Ein Löffelchen nur, ein Löffelchen nur. Der liebe Gott kann dir keine Suppe geben. Warum nicht? Er hat doch keinen Löffel. Den hat er nicht. Den hat er nicht? Ich muss zur Straßenbahn. Ich muss mit. Sind bei Voronezh begraben. 57 gehen nachts zu ihrem Vater. 57 und Soldat Borchert. Soldat Borchert bin ich. 57 fragen nachts ihren Vater. Vater, warum? Und der Vater bleibt 57 mal stumm. 57 fragen nachts den Pfarrer. Pfarrer, warum? Und der Pfarrer bleibt 57 mal stumm. 57 fragen nachts den General. General, warum? Und der General? Und der General dreht sich nicht mal rum. Da bringt der Vater ihn um. Um. Und der Pfarrer? Der Pfarrer bleibt stumm. 57 fragen nachts den Minister. Minister, warum? Da hat der Minister sich sehr erschreckt. Hat er sich so schön hinterm Sektkorb versteckt, hinterm Sekt. Und da hebt er sein Glas und prostet nach Süden und Norden und Westen und Osten. Und dann sagt er, Deutschland, Kameraden, Deutschland, darum. Da sehen die 57 sich um. Stumm. So lange. Und stumm. Und sie sehen nach Süden und Norden. Westen und Osten. Dann fragen sie leise, Deutschland? Darum? Und dann drehen die 57 sich rum und sehen sich niemals mehr um. Die meisten Deutschen hatten geglaubt, für die gute Sache des eigenen Landes zu kämpfen und auch zu leiden. Und nun sollte sich herausstellen, das alles war nicht nur vergeblich und sinnlos, sondern es hatte den unmenschlichen Zielen einer verbrecherischen Führung gedient. Ich weiß, dass bis in die Leitartikel dieser Tage Unschuldszeugnisse ausgestellt werden. Doch was sagen die wiederholten Beteuerungen, es habe die überwiegende Mehrheit des deutschen Volkes von Gaskammern, Massenvernichtungen, vom Völkermord nichts gewusst? Diese Unwissenheit spricht nicht frei. Im Jahre 1945 wurde von uns geerntet Elend, Heimatlosigkeit, erbärmlicher Tod, was wir selbst säten. Viele, auch ich, hingen damals der Illusion an, es werde, und zwar hier wie dort, etwas Neues entstehen. Es solle nie wieder das Kapital oder der Staat oder eine einzige Partei alleine die Macht haben. Es dürfe nicht abermals das Gewehr in die Hand genommen werden. Es gelte, die Stunde Null zu nutzen. Wie konnte es, mögen die Nachgeborenen fragen, zum so raschen Ausverkauf von Vorsätzen kommen, deren Berechtigung heute, wo es zu spät ist, immer noch einleuchtet? 1949 erklärt Konrad Adenauer ein für allemal, dass er gegen eine deutsche Wiederbewaffnung sei. 1950 beschließt der Atlantikpaktrat die deutsche Beteiligung an der europäischen Verteidigung. 1951 sagt Konrad Adenauer, wer die Neutralität in Deutschland will, ist entweder ein Verräter oder ein Dummkopf ersten Ranges. 1952 Kampf vor dem Bundesverfassungsgericht um den Wehrbeitrag der Bundesrepublik. 1953 stimmt der Bundestag für die Europäische Verteidigungsgemeinschaft. Begründung: wachsende Bedrohung aus dem Osten. 1954 tritt die Bundesrepublik den bestehenden westlichen Militärbündnissen bei. 1955 rücken 150.000 Freiwillige in die Bundeswehr ein. 1956 Verabschiedung des Wehrpflichtgesetzes. Wir produzieren Sicherheit. Eine oft recht harte Sache. Das hochtechnische Waffensystem verlangt Spezialisten und fordert vollen Einsatz. Kommen Sie für 4, 6, 8 oder 12 Jahre. Ihrer Zukunft wegen. Bei uns Gelerntes können Sie als Kapitalanlage mitnehmen ins Zivilleben. Sozusagen als persönliche Existenzversicherung. Schreiben Sie uns. Dann erfahren Sie mehr über den abwechslungsreichen Alltag und Beruf des Soldaten. Die Bundeswehr. Die Bundeswehr. Bundeswehr. Der Zerfall der alliierten Sieger in ein Westlager, in ein Ostlager, die Teilung Deutschlands wuchs sich zur Teilung Europas aus. Waren die Deutschen am 8. Mai 1945 noch die Besiegten gewesen, mauserten sie sich ab Beginn der 50er Jahre zu Verbündeten der verfeindeten Siegerlager. Mehr noch, sie schwindelten sich in Sieger-, in Gewinnerpositionen, wobei sie übereifrig als Musterschüler der Blöcke vor allen anderen lobenswert sein wollten. Links 2, 3, 4, links 2, 3, 4. Zacke, zacke, juppati, 2, 3, 4. Links 2, 3, 4, die Infanterie, die Infanterie. Dink, Punk, Hennert, der Schmied. Dink, Punk, bei Voronesch. Dink, Punk, 57 Mal. Dink, Punk. Pink, Punk, macht der Schmied. Pink, Punk, macht die Infanterie. Pink, Punk, machen die Kanonen. Und das Klavier spielt immer zu. Pink, Punk, 3, 4. Pink, Punk, 3, 4. Pink, Punk, 3, 4. Freut euch des Lebens. Hey du, Leierkastenmann. Mit der freut euch alle des Lebens, solange noch der Leierkasten läuft. Ich bin Soldat Borchert. Ich bin über. Ich bin schon lange die lange Straße unterwegs. Und 57 haben sie bei Voronesch begraben. Die kenne ich. Freut euch, ihr bei Voronesch. Ich bin 24. Freut euch. Ich habe Hunger. Freut euch und schaut auf meine Hampelmänner. Der Boxer boxt. Der Kapitalist regiert. Der General kommandiert. Freut euch. Freut euch. Schöne Hampelmänner hast du, Leierkastenmann. Ja. Aber was macht der Vierte? Der mit der Brille? Aha. Er bewegt sich so fürchterlich, der Brillenmann im weißen Kittel. Was macht der? Er denkt und forscht und findet. Freut euch, freut euch. Was findet er denn, Leierkastenmann? Er findet ein grünes Pulver. Freut euch. Mit dem hoffnungsvollen grünen Pulver kann man mit einem Löffelchen voll 100 Millionen Menschen tot machen. Wenn man pustet, wenn man hoffnungsvoll pustet. Er erfindet? Freut euch so lange noch. Freut euch! Ich habe Angst. Ich bin 24. Ich habe Angst vor Dr. Faust, deinem Vierten. Ich werde ihn umbringen. Die gute gelbe Straßenbahn. Ich fahre mit der Straßenbahn. Aber wohin fahren wir denn? Es sitzen mehrere in der Bahn. Ein älterer Herr mit schlotternden Tränensäcken. Und einer macht Gedichte. Und einer spielt Klavier. Und eine Frau, die ist so grau. Und 57 marschieren neben der Straßenbahn her. Links, zwei, drei, vier. Zwei, drei, vier. Zicke, zacke, juppaidi, schnellig war die Infanterie bei Voronischer, juppaidi. An der Spitze marschiert Soldat Borchert. Soldat Borchert, das bin ich. Hey, Sie, wohin fahren wir denn? Das wissen wir auch nicht. Das weiß keine Sau. Wolfgang Borchert erreicht das zertrümmerte Hamburg am 10. Mai 1945. Todkrank, aber voller Hoffnung. Der nationalsozialistische Albtraum ist vorbei. Im Herbst 1945 steht er wieder auf einer Bühne. Im Kabarett Jan Maarten im Hafen. Er ist Mitbegründer des Theaters Die Komödie und Regieassistent bei einer Aufführung von Nathan der Weise im Hamburger Schauspielhaus. Die Krankheit aber wächst in seinem Körper. Schließlich zwingt sie ihn endgültig nieder. Noch 2 Jahre wird Borchert leben. In diesen 2 Jahren, ans Bett gefesselt, zum Sterben verurteilt, oft nachts, im Fieber, schafft er sein literarisches Werk. 1946, in wenigen Tagen, das Heimkehrerdrama Draußen vor der Tür. Ein Mann kommt nach Deutschland. Einer von denen, die nach Hause kommen und die dann doch nicht nach Hause kommen, weil für sie kein Zuhause mehr da ist. Und ihr Zuhause ist dann draußen vor der Tür. Ihr Deutschland ist draußen, nachts, im Regen, auf der Straße. Das ist ihr Deutschland. Er konnte es, das darf ich noch sagen, selbst nicht anhören, denn in dem Bezirk Alsterdorf war gerade Stromsperre. Axel Eggebrecht. Er hat sein Stück nicht gehört. Er hat nur ein Stück gehört. Und dann später bei den Wiederholungen, er hat es also doch ganz mitbekommen. Das schlug so ein in Hamburg, dass es in der ersten Woche gleich 2-mal wiederholt wurde. Hans Quest. Weil die Anrufe überhaupt nicht aufhörten im Sender. Das muss man nochmal, man muss es nochmal hören. Hinzu kam, dass 1947 Stromsperren in bestimmten Stadtteilen passierten, sodass Leute mittendrin, war der Strom weg. Wolfgang Borchert gehört zu denen, die 1933 in Quinta saßen, 1939 in Prima, die dann von der Schulbank ins Feld zogen und bis zum Kriegsende an der Front standen. Ernst Schnabel. Sie sind heute um die 25 herum oder wären es, wenn sie noch lebten. Die Glücklichen unter ihnen, die den Krieg überstanden haben, sind in Gefangenschaft. Die Glücklichsten leben unter uns. Sie gehen unter uns einher in dunkel eingefärbten Soldatenmänteln, blass, mager. In ihren Augen brennt kein Feuer. Ihre jungen Jahre haben auch andere in diesem Kriege verloren. Aber diese Generation der heute 25-Jährigen hat mehr opfern müssen. Sie, die ihr angehören, haben zum Leben nicht erwachen dürfen. Sie sind geweckt worden, hart, kalt, unerbittlich. Und nun gibt es Leute, die haben sie aufgegeben und rechnen nicht mehr mit ihr. Leute, die von dieser Jugend, von dieser geschundenen Jugend, ein Feuerwerk an Jugendgläubigkeit, edlen Sturm und Drang und eine milde Revolution im Geist erwarten. Diese Leute werden enttäuscht sein, denn nun hat einer, ein erster von den 25-Jährigen gesprochen, Wolfgang Borchert. Er hat ein Hörspiel geschrieben, aber aus seiner Stimme ist nichts von Gläubigkeit und Glanz und Milde herauszuhören. Er will nur Wahrheit. Die allerdings hatte man von der Jugend gar nicht so sehr erwartet. Wolfgang Borchert weiß das. Er hat, um jedem Missverständnis vorzubeugen, unter den Titel seines Hörspiels geschrieben, ein Stück, das kein Theater spielen und kein Zuschauer sehen will. Und darunter steht, eine Injektion Nihilismus bewirkt oft, dass man aus lauter Angst wieder Mut zum Leben bekommt. Diese Jugend hat geschwiegen, obgleich man sie beschworen hat, doch endlich zu reden. Nun spricht sie. Hier ist, was sie zu sagen hat. Hören Sie. Tick, tock, tick, tock. Wo bin ich? Habe ich geträumt? Bin ich denn nicht tot? Bin ich denn auch immer nicht tot? War das am Ende der Tod? Tick, tock, tick, tick, tock, tick, tock. Durch das ganze Leben. Tick, tock, durch den ganzen Tod hindurch. Und er geht durch das Leben seines Mörders. Und der Mörder bin ich. Ich? Der Gemordete, ich, den sie gemordet haben. Ich bin der Mörder? Wer schützt uns davor, dass wir nicht Mörder werden? Wir werden jeden Tag ermordet und jeden Tag begehen wir einen Mord. Wir gehen jeden Tag an einem Mord vorbei. Und der Mörder Beckmann hält das nicht mehr aus, gemordet zu werden und Mörder zu sein. Und er schreit der Welt ins Gesicht, ich sterbe. Und dann liegt er irgendwo auf der Straße, der Mann, der nach Deutschland kam und stirbt. Früher lagen Zigarettenstummel, Apfelsinenschalen und Papier auf der Straße. Heute sind es mal Menschen. Das sagt weiter nichts. Ein Mann kam nach Hause, verhungert, erfroren, liegen geblieben. Im 20. Jahrhundert, im 5. Jahrzehnt, auf der Straße, in Deutschland. Und die Menschen gehen an dem Tod vorbei, achtlos, amüsiert, resigniert, blasiert, angeekelt und gleichgültig. Gleichgültig. So gleichgültig. Und der Tote fühlt tief in seinen Traum hinein, dass sein Tod gleich war wie sein Leben. Sinnlos, unbedeutend, grau. Einer von denen. Ja, so ist das. Und du sagst, ich soll leben. Wozu? Für wen? Für was? Habe ich kein Recht auf meinen Tod? Habe ich kein Recht auf meinen Selbstmord? Soll ich leben? Soll ich sterben? Wohin soll ich denn? Wovon soll ich denn leben? Mit wem? Für was soll ich sterben? Wohin sollen wir denn auf dieser Welt? Wo bist du, anderer? Du bist doch sonst immer da. Wo bist du jetzt, Ja-Sager? Jetzt antworte mir! Jetzt brauche ich dich, Antworter! Wo bist du denn? Du bist ja plötzlich nicht mehr da! Wo bist du denn, wenn den Tod nicht könnte? Wo ist der Tod? Wo? Wo ist denn der alte Mann, der sich Gott nennt? Wo seid ihr denn alle? Warum redet ihr denn nicht? Gebt doch Antwort! Warum schweigt ihr denn? Warum gibt denn keiner eine Antwort? Keiner Antwort! Hans Quest spielte den Beckmann. Ich bin 6 Jahre Soldat gewesen. Ich habe den gesamten Krieg mitgemacht. Ich habe schreckliche Dinge in Russland erlebt und in Polen, über die ich nicht spreche. Durch eine benachbarte SS-Kompanie musste ich Dinge miterleben, die man fürs Leben nicht vergisst. Kurz und gut, als ich dieses Stück in die Hand bekam, nun vor genau 40 Jahren, brach es aus mir heraus. Dieser Beckmann brach aus mir heraus. Wir hatten ja alle nichts zu essen, wenn Sie die Bilder von damals sehen. Man wog 118 Pfund und es wurde einem bei einigen Ausbrüchen: Sind wir noch hier auf der Erde? Es ist noch die alte Erde, wächst uns kein Haul, kein Kralle, kein Raubtiergebiss, wo man sich so verausgabte, dass man auch schwindelig wurde. Man hätte genauso gut umkippen können, was nicht passiert ist. Wir haben es über 40 Mal gespielt und ich hatte wohl eine zähe Natur und, wenn ich selber sagen darf, ein sehr heißes Herz zu der Zeit. Dieses Stück ist nicht nur seines Inhalts und dieses wunderbaren Schreies willen, der etwas ausdrückte, was damals alle aus dem Krieg gerettet zurückkommenden jungen Menschen empfanden. Es ist auch aus formalen Gründen Eine einmal gelungene Geschichte. Der Text ist ja unglaublich kompliziert. Die Wiederholungen, die er hat, wie das interpunktiert ist, das ist, denkt man, das wirst du nie lernen können. Das schaffst du nie. Und das ist auch ein einmaliger Fall von ihm, dass er, was ich natürlich erst später erfuhr, seinem Vater dieses Stück in 5 Tagen nachts diktierte. Der Vater immer wieder aufstöhnte, was er schreiben sollte. Und Wolfgang sagte, schreib, schreib, die können es ja streichen. Es muss raus. Und was das Ungewöhnliche ist, es ist aus einem Fieber geschrieben. Es ist ein einziger Strom. Es ist nicht eine, wie soll ich sagen, Kopfzeile oder es ist, heute weiß man es, dass es eine Dichtung ist. Damals ist es ja auch sehr angefeindet worden zum Teil. Zunächst mal muss man heute aus dem Abstand von 40 Jahren sich noch einmal erinnern, dass wir damals und auch später noch ungeheuer viel darüber diskutiert haben, was für ein Stück das ist. Es ist ein Schrei. Und ich habe damals, ich war gerade etwas über 30, ich habe die ungeheure Trauer, die Beckmann, also die Borchert, empfand, in denen andere Leute den Angriff sahen auf die Nachwelt, habe ich aus der tiefen Traurigkeit empfunden. Also ganz typisch für mich ist das Gespräch mit dem lieben Gott, nicht wahr? Wo warst du, Gott, als mein Sohn von einer brüllenden Bombe zerrissen wurde? Wo warst du da? Stalingrad, wo warst du da? Oder wenn Gott sagt, ihr seid zu laut, oder Beckmann antwortet, oder bist du zu leise? Es geht nicht bis zur Träne, aber es geht bis zu einer unendlichen Traurigkeit, wie er selber von oben uns hat verlieren lassen. Die Straßenbahn fährt durch den nebelnassen Hamburger Nachmittag. Der ist grau und die Bahn ist gelb und verloren darin. Denn es ist November und die Straßen sind leer und lärmlos und ohne Lust. Leer ist es auch in der Bahn. Nur 5 Menschen sind da. Sie atmen, ganz vereinzelt. Der Schaffner ist der 6. und malt große, schiefe Gesichter an die feuchten, behauchten Scheiben. Ein Mann und eine Frau sind ausgestiegen. Sie sind aber nicht zusammen. Die Frau geht links. Der Mann läuft mit seinen krummen Beinen geradeaus durch die verlassene, neblige Straße. Hamburg. Steinwald aus Türmen, Laternen und 6-stöckigen Häusern. Steinwald, dessen Pflastersteine einen Waldboden mit singendem Rhythmus hinzaubern, auf dem du selbst noch die Schritte der Gestorbenen hörst. Nachts. Manchmal. Der Mann mit seinen krummen Beinen geht auf eine zertrümmerte Mauer zu. Er hat einen Korb in der Hand und auch noch ein Messer. Hinter der Mauer schneidet er Grünes ab. Immer wieder hat er in den letzten Tagen hinter Mauern Grünes abgeschnitten. Aber noch nie ist er dabei auf einen schlafenden Jungen gestoßen. Wie jetzt. Du schläfst hier wohl, was? Nein, ich schlafe nicht. Ich muss hier aufpassen. So, dafür hast du wohl den großen Stock da. Ja. Worauf passt du denn auf? Das kann ich nicht sagen. Auf Geld, was? Nein, auf Geld überhaupt nicht. Auf ganz was anderes. Na, was denn? Ich kann's nicht sagen. Was anderes eben. Na, dann eben nicht. Dann sag ich dir natürlich auch nicht, was ich hier im Korb hab. Puh, kann mir denken, was in dem Korb ist. Kaninchenfutter. Donnerwetter, ja. Bist ja ein fixer Kerl. Wie alt bist du denn? 9. Dann weißt du ja auch, wie viel 3 mal 9 sind, wie? Klar. Das ist ja ganz leicht. 3 mal 9? 27. Das habe ich gleich gewusst. Stimmt. Und genau so viel Kaninchen habe ich. 27? Du kannst sie dir ansehen. Viele sind noch ganz jung. Willst du? Ich kann noch nicht. Ich muss doch aufpassen. Immerzu? Nachts auch? Ja, nachts auch. Immer. Seit Freitag schon. Aber gehst du denn gar nicht nach Hause? Du musst doch essen. Tue ich doch. Ich habe ein Brot und Tabak. Du rauchst? Hast du eine Pfeife? Ich drehe. Pfeife mag ich nicht. Schade. Die Kaninchen hättest du dir ruhig mal ansehen können. Vor allem die Jungen. Vielleicht hättest du dir eins ausgesucht, aber du kannst ja hier nicht weg. Nein. Nein, nein. Wie heißt du eigentlich? Jürgen. Na ja, Jürgen, wenn du hier bleiben musst, schade. Ich muss nämlich wieder weiter. Es ist wegen der Ratten. Aber verrat mich nicht. Wegen der Ratten? Ja, die essen doch von Toten. Von Menschen. Da leben sie doch von. Wer sagt das? Unser Lehrer. Am Freitag. Und du passt nun auf die Ratten auf? Auf die doch nicht. Mein Bruder, der liegt nämlich da unten. Unter den Steinen. Unser Haus kriegt da eine Bombe. Mit einmal war das Licht weg im Keller. Und er auch. Wir haben noch gerufen. Er war viel kleiner als ich. Er ist 4. Er muss ihr ja noch sein. Er ist doch viel kleiner als ich. Aber Jürgen, hat euer Lehrer euch denn nicht gesagt, dass die Ratten nachts schlafen? Nein, das hat er nicht gesagt. Na, das ist aber ein Lehrer, wenn er das nicht mal weiß. Nachts schlafen die Ratten doch. Nachts kannst du ruhig nach Hause gehen. Nachts schlafen sie immer. Wenn es dunkel wird schon. Ist das wirklich wahr? Weißt du was? Jetzt füttere ich schnell meine Kaninchen und wenn es dunkel wird, hole ich dich ab. Vielleicht kann ich eins mitbringen. Ein kleines, oder? Was meinst du? Ich weiß nicht. Wenn sie wirklich nachts schlafen? Natürlich. Euer Lehrer soll einpacken, wenn er das nicht mal weiß. Wenn ich eins kriegen kann? Ein weißes vielleicht? Ich will mal sehen. Aber du musst hier so lange warten. Ich gehe dann mit dir nach Hause, weißt du? Ich muss deinem Vater doch sagen, wie so ein Kaninchenstall gebaut wird. Denn das müsste er ja wissen. Ja, ich warte. Ich muss ja noch aufpassen, bis es dunkel wird. Ich warte bestimmt. Gut, Jürgen. Dann bis heute Abend. Wir haben auch noch Bretter zu Hause. Kistenbretter. Aber das von den Brettern hört der Mann schon nicht mehr. Er läuft, so schnell es geht, mit seinen krummen Beinen auf die Haltestelle zu. Und der Korb schwenkt aufgeregt hin und her. Grünes Kaninchenfutter ist da drin. Das etwas grau ist vom Schutt. Hamburg. Das sind diese ergrauten, unentbehrlichen, unvermeidlichen Unendlichkeiten der untröstlichen Straßen, in denen wir alle geboren sind und in denen wir alle eines Tages sterben müssen. Und das ist doch unheimlich viel mehr als nur ein Haufen Steine. In der anderen Straßenbahn malt der Schaffner noch immer große, schiefe Gesichter an die Scheiben. In einer Ecke sitzen zwei kichernde Mädchen. Einer alten Frau gegenüber sitzt ein älterer Herr, dessen Tränensäcke schlottern. Bei der Tür steht ein Mann um die 30, den Jackenkragen hochgeklappt um den mageren Hals. Er steigt aus und geht sehr langsam am Kai entlang, bis er eine andere Gestalt erreicht hat, einen alten, der da noch von gestern sitzt. Der Krähengesichtige hockt sich neben den Alten auf die Kaimauer und hält die langen Hände um den Hals. Ihn friert es. Na, Tim, da bist du ja wieder. Schon vorbei? Ihr Bett war wohl nicht breit genug, wie? Bett. Und ich liebe sie doch. Natürlich liebst du sie. Aber heute Nachmittag hast du dich wieder vor die Tür gestellt. Weiß ich nichts mit dem Nachtquartier. Du bist sicher nicht sauber genug, Tim. So ein Nachtbesuch muss sauber sein. Mit Liebe allein geht das nicht immer. Naja, du bist ja sowieso kein Bett mehr gewinnt. Dann bleib mal lieber hier. Oder liebst du sie doch, was? Geld will sie. Oder Seidenstrümpfe. Dann hätte ich bleiben können. Und du liebst sie also noch? Ja, aber wenn man kein Geld hat. Ich habe ihr den Schal gegeben, den roten, weißt du? Ich hatte ja nichts anderes. Aber nach einer Stunde hatte sie plötzlich keine Zeit mehr. Den roten Schal? Oha, deinen schönen roten Schal. Und jetzt bist du doch wieder hier und nachher wird es Nacht. Ja, Nacht wird es wieder. Und mir ist elend und kalt am Hals, wo ich den Schal nicht mehr habe. Elend kalt, kann ich dir sagen. Aber ich hatte ja nichts anderes. Nur den Schal. Und der war so schön rot. Weißt du noch, Tim, Junge, war der rot? Ja, ja, das war er. Und jetzt friert mich ganz elend am Hals, mein Lieber. Und das Nachtquartier ist auch Essig. Lilo heißt sie. Und sie trägt gern seidene Strümpfe. Aber die habe ich ja nicht. Lilo? Schwindel doch nicht. Die heißt doch nicht Lilo, Mensch. Natürlich heißt sie Lilo. Meinst du, ich kann keine kennen, die Lilo heißt? Ich liebe sie sogar, sag ich dir. Du, Tim? Was ist denn? Heißt sie wirklich Lilo, oder? Natürlich heißt sie Lilo. Lilo heißt sie. Und wenn ich mal was hab, soll ich wiederkommen, hat sie gesagt, mein Lieber. Du, Tim, also, wenn sie wirklich Lilo heißt, dann finde ich, dann darf sie auch den roten Schal haben, auch wenn es mit dem Nachtquartier-Essig ist. Nein, nein, nein, Tim, den Schal lass mal, wenn sie wirklich Lilo heißt. Siehst du da die Krähen? Die haben es gut, die Krähen. Die fliegen abends nach Hause. Einfach nach Hause. Ja, Tim, die Krähen. Tim, Mensch, du, die Krähen. Die Straßenbahn mit den großen, schiefen Gesichtern an den Scheiben stößt und stolpert noch immer durch den November. So singt sie ihre quietschende Melodie in die Stadt hinein. Drinnen sitzen 6 Menschen. Ebenso wie am Anfang dieser späten, nebelnassen Nachmittagsstunde. Der Schaffner, die alte Frau, der Herr mit den schlotternden Tränensäcken, die kichernden Mädchen. Und ganz hinten sitzt ein blasser junger Mann, der gerade eingestiegen ist. Er hat die Augen zu, wie im Schlaf. Plötzlich beugt sich der Herr weit vor. Sein seltsamer, heller Zeigefinger piekst der alten Frau auf die flache Brust. Hören Sie, was ich sage. Was ich sage. Stimmen sind da. In der Luft. In der Nacht. Und wissen Sie auch, wer das ist? In der Luft? Die Stimmen? Nachts? Die Stimmen? Wissen Sie das denn auch? Wie? Die Toten sind es. Die vielen, vielen Toten. Es sind zu viele. Sie drängeln sich nachts in der Luft. Sie haben keinen Platz, denn alle Herzen sind voll, überfüllt bis an den Rand. Und nur in den Herzen können sie bleiben, das ist sicher. Aber wissen Sie, es sind zu viele Tote, die nicht wissen, wohin. Recht haben Sie. Ja, die wissen nicht, wohin. Hey, Sie, Schaffner, hören Sie? Ja. Darum schläft man nicht. Nur darum, es sind zu viele Tote in der Luft. Die haben keinen Platz. Die reden dann nachts und suchen ein Herz. Nachts haben sie dann Stimmen. Darum schläft man so schlecht. Ja. Ich weiß, die Toten sind da, die reden in der Luft, in der Nacht, ja, ja, das ist klar. Das sind die Stimmen, die hängen nachts in der Luft über dem Bett. Dann schläft man aber nicht, das ist klar. Die Toten, ja, die Toten, das sind die Stimmen über dem Bett. Oh ja, immer über dem Bett. Hey, Sie da, junger Mann, schlafen Sie. Ja, die Jungen, die können schlafen, nachmittags, nachts, im November, immer, überall, auch in der Bahn. Die hören die Toten nicht. Hey, Sie, schlafen Sie? Nein, mir ist schlecht. Ja, Sie sind so blass. Sie sehen sehr schlecht aus. Haben Sie keinen Mantel? Wir haben November. Ich weiß doch. Ich weiß doch. Meine Mutter sagt jeden Morgen zu mir, ich soll den Mantel anziehen, es wäre November. Ja, ich weiß. Aber sie ist schon 3 Jahre tot. Sie weiß ja nicht, dass ich keinen Mantel mehr habe. Jeden Morgen sagt meine Mutter, es ist doch November, sagt sie. Aber sie kann das ja nicht wissen mit dem Mantel. Sie ist ja tot. Haben Sie vielleicht eine Zigarette? Hier haben Sie meine Zigarette. Danke. Das tut gut. Mir ist nämlich schlecht. Und ich habe Hunger. Vielen Dank. Der blasse junge Mann schwankt aus dem gelben Wagen. Draußen ist Nebel, ist Nachmittag und November. Er geht mit seiner glimmenden Zigarette in den einsamen späten Nachmittag hinein. In der Straßenbahn fängt der Schaffner wieder an, schiefe Gesichter an die nassen Scheiben zu malen. Ein paar Haltestellen weiter wartet ein Mann mit einem Korb. Und in dem Korb sitzt ein kleines weißes Kaninchen. Wer sagt da noch, Hamburg sei nur ein Haufen Steine? Das ist doch viel mehr. Mehr als ein Haufen Steine, Dächer, Fenster, Tapeten, Betten, Straßen, Brücken und Laternen. Das ist mehr als Fabrikschornsteine und Autogehupe. Mehr als Krähengelächter, Straßenbahnschrei und das Donnern der Eisenbahnen. Das ist mehr als Schiffssirenen, kreischende Kräne, Flüche und Tanzmusik. Oh, das ist unendlich viel mehr. Das ist unser Wille zu sein. Im September 1947 reist Borchert in die Schweiz. Seine Mutter begleitet ihn, aber an der Grenze muss sie aussteigen, darf nicht weiter mitfahren. Wolfgang Borchert bleibt allein. In der Schweiz hatte man einen Erholungsbedürftigen erwartet, nicht einen Todkranken. Ein Basler Krankenhaus nimmt ihn auf. Zum Schreiben reicht die Kraft nicht mehr, aber seine Anteilnahme an den Dingen der Welt, der Politik und der Literatur ist ungemindert. Als er erfährt, dass die Siegermächte in Europa immer uneiniger werden, entsteht seine letzte Arbeit, seine letzte Kampfansage an den Krieg. Borcherts Antikriegsmanifest ist seitdem durch Deutschland gegangen. 1983 trug Ida Ehre es während der Manifestation Künstler für den Frieden vor. Du Mann an der Maschine und Mann in der Werkstatt, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst keine Wasserrohre und keine Kochtöpfe mehr machen, sondern Stahlhelme und Maschinengewehre, dann gibt es nur eins. Sag nein! Du Mädchen hinterm Ladentisch und Mädchen im Büro, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst Granaten füllen und Zielfernrohre für Scharfschützengewehre machen, dann gibt es nur eins. Sag nein! Du Mutter in der Normandie und Mutter in der Ukraine, du Mutter in Frisco, in London, in Hongkong, am Mississippi, du Mutter in Neapel und Hamburg und Kairo, Mütter in aller Welt, Mütter in allen Erdteilen, wenn sie morgen befehlen, du sollst Kinder gebären und Krankenschwestern für Kriegslazarette und neue Soldaten, neue Schlachten, Mütter in der Welt, dann gibt es nur eins. Mütter, sagt nein, sagt nein! Am 20. November 1947 stirbt Wolfgang Borchert. Im November 1957, zum 10. Todestag Borcherts, schreibt Heinrich Böll, auch ein Heimgekehrter: Borcherts Aufschrei ist aktenkundig geworden. Gelassene Menschen schreien nicht. Man schreit doch nicht. Draußen vor der Tür ist längst ein Begriff geworden, auch Schlagwort. Aber Borcherts Altersgenossen sind längst nicht mehr draußen. Sie sind Abgeordnete, sind Minister, Studienrat, Abteilungsleiter. Sie sind in das Haus, vor dessen Tür sie standen, eingedrungen und haben sich eingerichtet. Sie schreien nicht mehr. Was sie erlebten, gibt höchstens noch Stoff zu einem Stammtisch Schwarzer. Und sie lassen das Pathos amtlicher Gedenkfeiern über sich ergehen. Der Tod ihrer Brüder, ihrer Väter und Freunde ist Geschichte geworden, nicht mehr. Schmerz ist Privatsache. Und schreien, das tut man doch nicht. 10 Jahre genügten, um die Augenzeugen ihrer Erinnerung zu berauben. Erinnerung in vielfältiger Weise also wäre das Gebot der Stunde. Erinnerung an Schuld und Befreiung, die beide zu wenig bedacht werden. Wir waren gefürchtet und sind es immer noch. Uns selbst waren wir fürchterlich. Wenn unsere Nachbarn und auch die Sowjetunion, die allesamt Opfer deutscher Aggression und Verbrechen waren, heute den 8. Mai erinnern, werden sie über die Grenzen auf uns schauen. Ihnen und uns sind in 2 Staaten Deutsche zu wünschen, die keine Furcht mehr verbreiten wollen und deshalb bereit sind, vor allen anderen Völkern die Waffen niederzulegen. Denn wenn ihr nicht Nein sagt, wenn ihr nicht Nein sagt, Mütter, dann wird der letzte Mensch mit zerfetzten Gedärmen und verpesteter Lunge antwortlos und einsam unter der giftig glühenden Sonne und unter wankenden Gestirnen umherirren. Einsam zwischen den unübersehbaren Massengräbern und den kalten Götzen der gigantischen, betonklotzig verödeten Städte. Der letzte Mensch. Dürr, wahnsinnig, lästernd, klagen. Und seine furchtbare Klage, warum, wird ungehört in der Steppe verrinnen, durch die geborstenen Ruinen wehen, versickern im Schutt der Kirchen, gegen Hochbunker klatschen, in Blutlachen fallen, ungehört. Antwortlos. Letzter Tierschrei des letzten Tieres, Mensch. All dies wird eintreten. Morgen. Morgen vielleicht. Vielleicht heute Nacht schon. Vielleicht heute Nacht. Wenn ihr nicht Nein sagt. In einer Gemeinschaftsproduktion mit dem Sender Freies Berlin hörten Sie vom Norddeutschen Rundfunk die Sendung Die gute gelbe Straßenbahn zur Erinnerung an Wolfgang Borchert. Eine Sendung von Lou Brauwers in der Bearbeitung von Barbara Entrup. Es sprachen Sigrid Lagemann, Silvester Groth, Klaus Jepsen, Rainer Pigula, Herbert Weißbach, Hans Zischler und andere. Regie führte Robert Matejka.